yadun felah, yadun felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Amma ba'du, liebe Geschwister, o ihr Muslime, lasst dem Gehorsam, weiteren Gehorsam folgen. Denn der Herr von Ramadan ist auch der Herr von Shawwal und ist auch der Herr von anderen Monaten. So betet den Herrn nicht nur in Ramadan an, betet ihn auch in Shawwal, in Dhul-Hijjah, in Dhul-Qa'da, in Muharram, in den ganzen anderen Monaten auch an. Nicht, dass wir zu dem Volk werden, die Allah subhanahu wa ta'ala nur im Ramadan anbeten, wo Allah subhanahu wa ta'ala doch sagt, bete deinen Herrn an, bis die Gewissheit zu dir kommt. Bete deinen Herrn an, bis der Tod zu dir kommt. Denn wenn du stirbst, dann bekommst du die Gewissheit. Dann weißt du, dass was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam uns überliefert hat, Haq war, dass es Wahrheit war. Dann weißt du, dass diese Sachen Wahrheit war. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, bete deinen Herrn an, bis die Gewissheit zu dir kommt. Nicht nur in Ramadan, sondern auch in anderen Monaten, liebe Geschwister. Nicht, dass wir zu jenen gehören, die ihren Garn, nachdem es festgesponnen war, wieder aufgelöste Strähnen bricht. Nicht, dass wir zu denjenigen gehören, die ihren Iman gefestigt haben, gestärkt haben und danach wieder Sünden begehen, auf dass diese Sünden unsere guten Taten in Ramadan wieder auslöschen. Möge Allah uns bewahren davon, subhanallah. Der Ramadan ist zu Ende und wir werden zu unserem alltäglichen Leben zurückkehren, ohne Fasten, ohne Qiyamul Layl, ohne in der Nacht zu beten, ohne viel Koran lesen. Aber meine lieben Geschwister, wollen wir das? Wollen wir in unser altes Leben zurückkehren? Haben wir denn nicht unseren Iman gestärkt in Ramadan? Haben wir denn nicht die Süße des Koranlesens gekostet? Die Süße von Qiyamul Layl gekostet? Wollen wir wirklich zurückkehren in unser alltägliches Leben, das vorher war? Wollen wir nicht ein anderes Leben, ein besseres Leben, etwas, was stärker ist? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, gewiss, dieser Koran leitet zu dem, was richtiger ist, zu dem, was besser ist. Er leitet dich in deinem ganzen Leben, egal was du tust, wenn du den Koran als Leitung hast, er leitet dich recht, er leitet dich zu etwas Besserem, zu etwas Richtigerem in deinem alltäglichen Leben, in deinem Handeln, in deiner Gesundheit, in deiner Verbindung zwischen dir und deinem Herrn, in deiner Verbindung zwischen dir und deiner Familie, in deiner Verbindung zwischen dir und deinen Freunden, zu deinen Brüdern. Der Koran, wenn das dein Leiter ist, wenn du den Koran nicht vernachlässigst, so leitet er dich zu dem, was besser ist, zu dem, was richtiger ist, subhanallah. Und subhanallah, schau mal, nur das reine Lesen von Koran, nur dass du Koran liest, ist eine Heilung für dich. Nicht nur das Verstehen, nur das Lesen, Allah subhanallah sagt, und wir offenbaren vom Koran für die Gläubigen, wir offenbaren vom Koran, also wir senden herab vom Koran für die Gläubigen, das, was für ihn Heilung und Barmherzigkeit ist. Heilung und Barmherzigkeit. Du liest, Alhamdulillahi Rabbil Alim, Heilung. Shifa ist Heilung und Barmherzigkeit, subhanallah. Und was ist dann, wenn du noch praktizierst, was Allah subhanallah sagt? Was ist, wenn du danach handelst, wenn du danach verstehst, wenn du versuchst zu verstehen? Schaut mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn wir diesen Koran auf einem Berg herabgesandt hätten, auf einem Berg, riesengroßer Berg aus Stein und Fels, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala, würdest du ihn, den Berg, sich spalten und demütig werden lassen aus Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Der Berg, der würde sich spalten, der würde zittern, der würde zerbrechen und würde runterfallen aus was? Aus Furcht, aus Demut vor Allah. Das ist ein Berg, nichts Lebendes, etwas aus Stein, etwas Hartes, ein Fels, subhanallah. Wird demütig vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Was ist mit dem menschlichen Herzen los? Was ist mit dem menschlichen Herzen los? Ist es dann härter als Stein geworden? Subhanallah. Deswegen, meine lieben Geschwister, lest den Koran. Vernachlässigt nicht den Koran. Es soll für euch ein Nutzen im Diesseits und eine Fürsprache im Jenseits sein, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Er sagt zu uns, lest den Koran, denn er wird am Tag der Auferstehung als Fürsprache für seine Leser kommen. Er wird Shafa'a machen für euch. Er wird Fürsprache machen. Wenn du viel Koran gelesen hast, nicht nur in Ramadan, sondern viel Koran gelesen hast in anderen Monaten, du hast jeden Tag gelesen, so oft du kannst, so viel du kannst, dann wird der Koran kommen. Er wird für dich sprechen. Dann wird der Koran kommen und sagen, ja Allah, in der Dunya hat er so und so über mich sehr viel rezitiert, deine Worte hat er viel gelesen. Mach ihm leicht, schicke nicht ins Feuer. Subhan. Kann sein, du hast eine Sünde, du musst deswegen ins Feuer gehen und dann erst vielleicht Paradies. Und dann, aber dieser Koran rettet dich. Der kommt davor und sagt, schick ihn bitte nicht, er hat viel Koran gelesen und Allah verzeiht dir. Subhanallah. Und es gibt einen Unterschied zwischen jemandem, der Koran liest, und jemand, der nicht Koran liest. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Gleichnis des Gläubigen, der den Koran liest, ist das der Zitrone. Sie schmeckt gut, ja, die süße Zitrone, die schmeckt gut und sie riecht gut. Ja, das ist ein Gläubiger, ein Muslim, der den Koran liest. Er sagt, und das Gleichnis des Gläubigen, welcher den Koran nicht liest, also ein Muslim, der den Koran nicht liest, ist wie eine Dattel. Sie schmeckt gut, aber hat keinen Geruch. Ja? Dattel, habt ihr gerochen? Hat keinen Geruch, aber schmeckt gut. Das ist ein Muslim, der liest keinen Koran, subhanallah. Ein Heuchler, und sagt der Prophet, und das Gleichnis des Heuchlers, ein Heuchler, ein Munafiq, der den Koran liest, ist das eine Basilikumpflanze. Sie riecht gut, aber schmeckt bitter. Ha? Basilikum, riecht gut. Reihan, ha? Riecht gut, aber schmeckt bitter. Und das Gleichnis eines Heuchlers, welcher den Koran nicht liest, ist das von Eselskraut. Schmeckt bitter und hat keinen Duft. Hadith Bukhari Muslim. Subhanallah, der Koran, meine lieben Geschwister, er ist so gewaltig. Er ist so gewaltig, damit werden ganze Nationen erhöht und andere Nationen erniedrigt. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Sahih Muslim, wahrlich Allah subhanahu wa ta'ala erhöht Nationen mit diesem Buch und erniedrigt andere damit. Subhanallah. Nur mit dem Koran. Leute, die den Koran praktizieren, Leute, ein Volk, das den Koran für sich als Leitung genommen hat, ein Volk, das nach dem Koran handelt, das wird von Allah subhanahu wa ta'ala erhöht. Und Leute, die den Koran vernachlässigen, die den Koran nicht lesen, das wird von Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt. Subhanallah. Und das gilt auch für jede einzelne Person. Jede einzelne Person, der den Koran vernachlässigt und nicht liest, er wird erniedrigt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeder, der den Koran ehrt, er liest ihn, er versucht darüber nachzudenken und versucht danach zu handeln, so gut er kann, er wird erhöht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Liebe Geschwister, es gibt viel über den Koran zu sagen. Man kann viel nachlesen. Und inshallah, es sind nur einige Sachen gewesen. Und bezüglich Qiyamul Layl begnügen wir uns mit einem Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das beste Gebet nach Pflichtgebet, nach Farz, das beste Gebet nach Pflichtgebet ist Qiyamul Layl, das Beten in Nacht. Nicht zwei Rekka von Fajr, nicht die Sunnah Rawatiba, diese vier Rekka vor Dhuhr, vier Rekka vor Asr und so, nicht diese. Nicht diese, sondern zwei Rekka in der Nacht, wo du betest für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Qiyamul Layl. Das ist besser, subhanallah, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und es ist besser, die Sunna-Gebete noch nicht anzufangen, aber dafür Qiyamul Layl anzufangen. Jemand, der fängt an zu beten zum Beispiel, er fängt die Pflichtgebete an und das nächste, was er dazu macht von freiwillig, Qiyamul Layl. Nicht zwei Rekka von Fajr, nicht von Dhuhr, nicht von Asr, nicht von Maghrib, nicht von Isha, nein. Nach Isha, du hast Isha gebetet, bevor du schlafen gehst, betest du zwei Rekka. Das ist besser bei Allah subhanahu wa ta'ala und das ist eine Rettung von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil diese zwei Rekka, für wen betest du? Die anderen betest du in Moschee. Kann man sagen, vielleicht betet, da kommt da, damit die anderen ihn sehen. Aber diese zwei Rekka, keiner sieht dich. Deine Familie ist schon schlafen gegangen. Du bist alleine mit Allah, sagst Allahu Akbar und betest zwei Rekka für Allah. Du musst nicht lange lesen. Qul hu Allah, inna atayna, khalas. gehst du schlafen. Aber mit der Absicht, dass deine Nia richtig ist für Allah subhanahu. Rettung von Höllenfeuer subhanahu. Die Frau von Harun Rashid, die Frau von Harun Rashid, die ist bekannt, sie hat eine Quelle gemacht, damit die Pilger bis Mina Wasser haben. Die gibt es heute noch. Und die war bekannt dafür. Und als sie gestorben ist, wurde sie im Traum gesehen. Und wurde gesagt, was ist mit dir passiert? Die sagte, hoch, hoch. Und ich bin in Paradies gekommen. Sagt sie, mit dieser Quelle, was du gemacht hast, ne? Die sagt, welche Quelle? Die sagt, welche Quelle? Die sagt, zwei Recke, die ich in der Nacht für Allah gebetet habe, hat mich gerettet. Subhanallah. Subhanallah. Was ist mit uns, dass wir nicht beten? Subhanallah. Liebe Geschwister, und wisst ihr, was gewaltiger ist als diese beiden zusammen? Als Koran lesen und Qiyamul Layl? Was ist gewaltiger? Die Verwandtschaftsband, liebe Brüder. Die Verwandtschaft. Die Familie ist wichtiger. Die Verwandtschaftsbande zu pflegen, meine liebe Geschwister, ist ein Weg der Glückseligkeit im Diesseits und ein Weg ins Paradies im Jenseits. Aber Ayyub radiallahu anhu sagte, ein Mann kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte, zeig mir eine Tat. Wenn ich sie tue, sie bringt mich ins Paradies und entfernt mich vom Höllenfeuer. Er sallallahu alaihi wasallam sagte, bete Allah alleine an. Geselle ihm nichts bei. Verrichte das Gebet, entrichte die Zekah und pflege deine Verwandtschaftsbande. Und pflege deine Verwandtschaftsbande. Sei gut zu deiner Verwandtschaft. Und als der Mann ging, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er sich an das hält, was ich ihm gesagt habe, kommt er ins Paradies. Wenn er sich an das hält, was ich ihm gesagt habe, kommt er ins Paradies. Mit was? Mit La ilaha illallah Muhammad al-Rasul. Mit Gebet, mit Zakah und Verwandtschaftsbande fliegen. Subhanallah. Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer will, dass sein Vermögen viel wird, wer will reich werden? Der hört zu. Wer will, dass sein Vermögen viel wird und sein Leben lange wird, und sein Leben lange wird, der soll seine Verwandtschaftsbande pflegen. Der soll gut zu seiner Verwandtschaft sein. Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seine Verwandtschaftsbanden pflegen. Verwandtschaftsbanden, Akraba, sollst du pflegen. Sollst du pflegen, gut zu ihnen sein, anrufen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, die Verwandtschaft ist an den Thron Allahs gebunden. An den Thron Allahs gebunden. Und sie sagt, wer mich pflegt, den pflegt Allah. Also wer gut zu mir ist, zu dem ist gut Allah. Und wer mich meidet, den meidet Allah. Wörtlich, wer mich bricht, wer mich schneidet, wer nichts mit mir zu tun haben will, Allah will nichts mit ihm zu tun haben. Subhanallah. Die Verwandtschaftsbande hat eine große Bedeutung und eine sehr starke Wichtigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, würdet ihr etwa, wenn ihr euch vom Glauben abkehrt, Verderben auf der Erde anrichten und eure Verwandtschaftsbande brechen? Würdet ihr das machen, dann wäre das schlimm. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über sie? Diese sind es, die von Allah verflucht sind, so dass er sie taub und blind macht. Subhanallah. Jemand, der seinen Glauben verlässt, Verderben auf der Erde anrichtet. Guck mal, Glauben verlassen ist schon gewaltig genug. Dann, du machst noch Verderben auf der Erde, machst nur Schlechtes auf der Erde. Und mit dieser zwei Katastrophe kommt, wer die Verwandtschaftsbande meidet, wer sie bricht. Wer nichts mit seinen Verwandten zu tun haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die sind die Verfluchten. Allah macht sie taub und blind. Subhanallah. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Brecher wird nicht ins Paradies kommen. Also jemand, der die Verwandtschaftsbande bricht, der kommt nicht ins Paradies. Beziehungsweise die Gelehrten sagen, er kommt nicht gleich ins Paradies. Er kommt nicht sofort ins Paradies. Erst wenn er in der Hölle war, dann wird er erst rauskommen. Möge Allah uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, o ihr Gläubigen. Die Verwandtschaftsbande zu pflegen ist ein Grund für die Vergebung der Sünden. Ibn Umar, radiallahu anhuma, berichtet, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und sagte, ich habe eine gewaltige Sünde getan. Er ging zum Propheten und hat gesagt, ich habe eine riesige Sünde gemacht. Gibt es für mich Reue? Und guck mal, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortet. Er sagt nicht gleich ja, kriegst du sofort, kein Problem. Er sagt zu ihm, hast du eine Mutter? Guck mal. Er sagt, ich habe eine große Sünde gemacht. Er sagt, hast du eine Mutter? Warum? Er will damit aussagen, wenn du eine Mutter hast, du kannst ihr gut zu ihr sein und dann diese Sünde geht weg. Subhan. Nur deine Mutter. Aber der Mann sagt leider nein. Er sagt nein, ich habe keine Mutter. Dann sagt er, hast du eine Tante mütterlicherseits? Hala, hast du eine Tante mütterlicherseits? Dann sagt er ja. Dann sagt er sallallahu alaihi wasallam, sei wohltätig zu ihr, beziehungsweise behandle sie fromm. Sei gut zu ihr, behandle sie gut, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Sünde löschen, die du getan hast. Subhanallah. Und eins kam ein Mann zu Ibn Abbas radiallahu an. Und er sagte, ja Ibn Abbas, ich habe jemanden getötet. Ja? Ich habe jemanden getötet, aber unabsichtlich. Gibt es für mich eine Reue, die ich machen kann? Etwas, was ich machen kann im Diesseits, das mir Allah vergibt? Er sagte zu ihr, hast du eine Mutter? Sagte er, ja. Sagte, behandle sie gut. Schaut mal, er hat jemanden getötet. Er sagt, Ibn Abbas hat gesagt, ich kenne nichts, was eine Sünde, so eine gewaltige Sünde, auslöschen kann, außer wenn jemand gut zu seiner Mutter ist. Subhanallah. Außer wenn jemand gut zu seiner Mutter ist. Wallahi, die Mutter und der Vater. Wege ins Paradies, meine lieben Geschwister. Wege ins Paradies. Subhanallah. Kein Zweifel, dass die Verwandtschaftsbande zu pflegen, ist Pflicht. Und jemand, der die Verwandtschaftsbande bricht, macht eine große Sünde. Und die Verwandten, meine lieben Geschwister, die sind diejenigen, die mit dem Blut mit euch verwandt sind. Ja, Oma, Opa, Tante, Onkel, Bruder, Schwester und so weiter. Ja, das sind die, die mit euch verwandt sind, deren Kinder und so weiter. Die Verwandtschaftsbände, die kann man auf verschiedene Arten pflegen. Man kann anrufen, besuchen gehen, Gutes sprechen, jemanden Gutes tun, jemanden vom Schlechten abhalten. Ja, du hast einen Bruder, der will etwas Schlechtes machen, dann hältst du ihn davon ab. Du hast die mit den Verwandten in guten und schlechten Zeiten zusammen sein. Und diese Sache, ihre Fehler bedecken. Und es gibt viele Möglichkeiten, die Verwandtschaftsbande zu pflegen. Aber immer den Kontakt bewahren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, schaut mal, er sagt, der Pfleger, also jemand, der die Verwandtschaftsbande pflegt, der darauf aufpasst. Er sagt, er ist nicht derjenige, der Gleiches Tunde ist. Also nicht, wenn dein Bruder dich anruft, dann rufst du ihn an. Du wartest erst. Ich habe dich letztens angerufen, du musst mich anrufen, ich warte. Der ruft 3 Monate nicht an, du wartest. Nein, er muss mich anrufen. Der Prophet sagt, das ist nicht der Pfleger. Das ist nicht derjenige, der die Verwandtschaftsbande aufrechterhält. Er sagt, sondern derjenige, der sie pflegt, wenn sie zerbrochen wird. Dein Bruder hat mit dir Streit, deine Schwester hat mit dir Streit, deine Tante hat mit dir Streit, ruf dich nicht mehr an, du gehst hin. Salam alaikum. Klopfst an die Tür, bringst Geschenke. Ja, Tante, so und so, mein Bruder, komm, wir sind doch Familie. Das ist jemand, der die Verwandtschaftsbande pflegt. Immer wenn die sie meiden, du rufst immer an. Du meldest dich immer, du gehst immer. Das ist ein Weg ins Paradies, liebe Geschwister. Das ist ein Weg ins Paradies. Und der Prophet Sassam sagte, eine Spende für einen Bedürftigen, einen Armen, einen Miskin, ist eine Spende. Du spendest 1 Euro, ist eine Spende. Aber eine Spende für deine Verwandtschaft, eine arme Verwandtschaft, die du hast, er sagt, sind 2. Er sagt, es ist eine Spende und eine Pflege der Verwandtschaft. Subhanallah. Eine Spende, doppelt, kriegst du doppelten Lohn. Wenn du arme Verwandte hast, gibst du ihnen lieber Geld. Subhanallah. Sagt der Prophet sallallahu alaihi. Liebe Geschwister, so seid von jenen, die ihre Verwandtschaftsbande pflegen und sie bewahren. Und das diesseits soll euch nicht abhalten, gute Taten zu tun. Und der Prophet und Anas radiallahu an erwähnte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem Sterbeband sagte, als er am Sterben war, er sagte, die Verwandtschaftsbanden, er sagte sozusagen, achtet auf eure Verwandtschaftsbanden, nicht, dass ihr sie zerbrecht, nicht, dass wenn ich sterbe, ihr eure Verwandten nicht mehr besucht, subhanallah, o ihr Muslime, die Verwandtschaftsbande zu brechen und seine muslimische Geschwister zu meiden, ist eine gewaltige Sünde und ein Grund, dass deine Taten nicht emporgehoben werden. Ist ein Grund, dass deine Taten nicht zu Allah kommen. Denn Allah liebt es nicht, dass jemand seine Verwandtschaftsbande bricht oder seinen Bruder im Islam meidet, subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, hat man sieht diesen Hadith, er sagt, das Aufgeben eines Muslims, das Aufgeben, das Vernachlässigen, um sich ihn nicht kümmern, bedeutet dieses Wort. Das Aufgeben, ihn vernachlässigen und nicht umkümmern. Er meldet sich nicht, er hat Streit mit dir. Und das deswegen, du meldest nicht bei ihm. Er sagt, der Prophet sagt, das Aufgeben eines Muslims kommt seinem Blutvergießen gleich. Denn wenn du deinen Bruder im Islam aufgibst, du kannst ihn gleich töten. Kannst ihn gleich umbringen. Subhanallah. Subhanallah. Und der Prophet sagt, die Tore des Paradieses werden montags und donnerstags geöffnet. Und es wird jedem Diener, der Allah nichts beigesellt hat, jedem, der La ilaha illallah richtig gemacht hat, wird vergeben, jeden Montag und jeden Donnerstag. Und da werden deine Taten zu Allah hochgehoben. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, außer einem Mann, zwischen ihm und seinem Bruder ist Hass, Feindschaft. Zwischen ihm und seinem Bruder. Deine Taten, Montag und Donnerstag wird dir nicht vergeben. Deine guten Taten gehen nicht hoch. Solange du Feindschaft und Hass mit deinem Bruder und deiner Schwester, deiner Tante hast, wird nicht hochgehen. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und es wird zu ihnen gesagt, es wird gesagt, schaut auf diese beiden, bis sie sich aussöhnen. Schaut auf diese beiden, bis sie sich aussöhnen. Schaut auf diese beiden, bis sie sich aussöhnen. Subhanallah. Subhanallah. Schaut mal die Sache. Deine Taten, es könnte ein Grund sein, dass wenn du Streit mit deinem Bruder hast, mit deiner Schwester hast, mit deiner Familie hast und du kümmerst dich nicht darum, dass dieser Streit weggeht, das kann ein Grund sein, dass deine guten Taten nicht zu Allah hochgehen. Bleibt alles in der Luft. Du weißt nicht, wird angenommen, wird nicht angenommen. Subhanallah. Liebe Geschwister, möge Allah uns von den Erfolgreichen machen. Diejenigen, die ihre Verwandtschaftsbande pflegen und die sich mit ihren Brüdern und ihren Schwestern ins Reine bringen. Dies ist wahrlich eine geehrte Tat und bringt Allah näher. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, nichts Gutes ist in vielen vertraulichen Gesprächen. Ja, nichts Gutes, es gibt nichts Gutes, wenn die Leute viel so flüstern, ja, hinterlästern. Er sagt, außer jemand, der zu Almosen, der die Almosen oder zu Gutes oder Rechtes oder zur Aussöhnung unter den Menschen, ja, zur Aussöhnung unter den Menschen befehlt. Es gibt nichts Gutes, diese Flüstereien. Außer jemand sagt, geh und mach Sadaqa, geh spenden. Andere sagt, geh, mach Gutes. Und der andere sagt, komm, geh mit deinem Bruder, vertrag dich wieder mit ihm. Darin gibt es Gutes. Und wer dies im Trachten nach Allahs Zufriedenheit tut, dem werden wir großartigen Lohn geben. Wer das nur für Allah subhanahu wa ta'ala tut, dem werden wir einen großen Lohn geben. Im Diesseits ein gutes Leben und im Jenseits das Paradies von Allah subhanahu wa ta'ala. So möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben und uns helfen, mit unseren Geschwistern ins Reine zu kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Ego überwinden lassen, dass wir unseren Bruder, unsere Schwester anrufen, dass wir uns mit ihm wieder vereinigen, dass wir eine Gemeinschaft werden. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten in Ramadan annehmen, unser Koran annehmen, unser Tarawih annehmen, unsere gute Taten annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns danach nicht in Sünden fallen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, dass wir danach uns festigen und noch weiter an Koran, an Qiyamul Layl und an den guten Taten festhalten. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Faqim salam. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.